NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zur Freitag-Nacht-Ausgabe. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei natürlich für euch. Oder ihr mailt domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht ist der Frank, und Frank ist 38 Jahre alt. Guten Morgen, Frank. Hallo, Frank. Ja, ja, hallo, Frank. Bin ein bisschen aufgeregt. Ja, okay. Verständlich, das wird aber gleich weg sein, sage ich dir. Na gut. Um was geht's denn, Frank? Um Liebe. Ach, um Liebe. Sag ich mal. Du bist verliebt? Es scheint. Entscheidend? Es scheint so. Erzähl mal. Also im Grunde bin ich verheiratet seit ewig langer Zeit. Wie lange? Seit 11 Jahren. Ja. Kinder? Ja. Wie viel? 1. Wie alt? 5. Ja. Und eigentlich ziemlich happy und habe jetzt nach, sag ich mal, 25 Jahren eine alte Liebe wieder getroffen. Mhm. 25 und, Jahre. Genau, da war ich ein Teenie. Ja. Ziemlich jung. Sehr jung, ja. Genau. Und Liebe war es damals eigentlich nicht. Das war halt ein kurzes Intermezzo, und dann haben wir uns aus den Augen verloren. Mhm. Und haben uns jetzt quasi durch Zufall wiederentdeckt. Mhm. Und ja, jetzt schreibt man sich, man telefoniert und... Ja, wie und wo habt ihr euch wiederentdeckt? Online. Ja. Sie hat mich gesucht und hat mich gefunden. Aber 25 Jahre, du bist jetzt 38, mhm. Da seid ihr beide doch komplett andere Menschen geworden. Ja, natürlich, total. Und dennoch funktioniert das zwischen euch beiden auf der jetzigen Ebene, so wie weit ihr jetzt kommuniziert? Ja, eigentlich schon, na klar. Hm. Man merkt, da ist noch irgendwas, was da mal war und was wieder ja, aufgebrochen ist, denke ich mal. Wie lange geht jetzt diese Kommunikation schon? 2 Jahre. 2 Jahre schon? Mhm. Und noch keinmal getroffen? Doch. Doch? 3-mal. Und wie war das? Ja, toll. Ich bin quasi zu ihr geflogen. Ach, Sie wohnen weit weg? Im Ausland, ja. Ach, das auch noch? Ja. Sehr weit weg? Ja, 2 Flugstunden. 2 Flugstunden? 2 Flugstunden, ja. Ja, okay. Du bist hingeflogen? Ich bin hingeflogen, ja. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt, von daher. Ja, ich frag dich. Beschreib mir, wie das denn war, als du aus dem Flieger kamst und sie dann gesehen hast. Es ist verrückt. Man trifft sich halt dann in einem Parkhaus, weil man ja nicht weiß, ob der jeweilige Partner irgendwie in der Nähe ist in der Stadt. Mhm. Und man geht einen Kaffee trinken, man hat sich viel zu erzählen nach 20 Jahren. Mhm. Und das ist natürlich sehr aufregend, ja. Total, ja, klar. Wahnsinnig, ja. Man weiß, man hat selber eine Beziehung und man hat ein Kind und ja. Und sie, ich gehe davon aus, dass es eine Sie ist. Ja, klar. Ja, sie ist auch in einer festen Beziehung? Ja, auch verheiratet seit Ewigkeiten. Ich glaube aber nicht, dass ihr da nur da im Parkhaus dann wart. Nein, wir haben uns getroffen im Hotel und haben ausgetauscht und haben Spaß gehabt und ja, es war einfach spannend. Spaß gehabt heißt, ihr habt auch miteinander geschlafen? Nein, das nicht. Nicht, auch das zweite Mal nicht? Nein, auch das dritte Mal nicht. Ah, es gab jetzt 3 Treffen schon? 3 Treffen gab es. Ich hatte jetzt 2 verstanden. Ja. Nein. Ja. Hm. Das ist halt nicht so einfach, wenn man quasi so verliebt ist und dann vorhat, sich zu treffen, und das muss ja auch alles irgendwie passen. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Da spielt Sexualität gar nicht so eine große Rolle. Am Ende ja nicht, weil es noch nicht dazu kam. Ja. Wie oft mailt ihr jetzt miteinander oder skypt oder ich weiß nicht, was ihr macht? Mailen und Telefonkontakt. Ja. Wie oft? Täglich. Täglich. Täglich. Deine Frau weiß davon nichts. Nein. Ihr Mann weiß davon auch nichts. Nein. Hm. Du bist verliebt. Ja, ich denke schon. Das ist ja der Grund, warum ich mir dachte, ach komm, rufst du mal an. Wie geht's? Weil es ja natürlich schräg ist, ja, wenn man im Alltag das Leben mit seiner Familie verlebt und quasi doch immer wieder an jemand anderen denkt. Glaubst du, dass deine Frau irgendetwas merkt? Schwierig, ich weiß es nicht. Weil du wirst seit 2 Jahren irgendwie ein bisschen verändert sein, wenn man nicht genau beobachtet. Ja doch, man merkt auch hier und da, dass man sich verändert definitiv und es kommen auch schon mal Kommentare, die da darauf hindeuten, dass man da was spürt. Bist aber du der Mensch verändert sich auch ohne, verändert sich ja eh. Ja, natürlich. Wie verhältst du dich deiner Frau gegenüber, seitdem du diese alte Jugendliebe wieder entdeckt hast? Ja, man hat natürlich Gewissensbisse, man versucht das manchmal zu verdrängen und man hat trotzdem eine schöne Beziehung. Ja, unsere Ehe ist in Ordnung, es gibt eigentlich nichts, was es daran zu, woran man zweifeln könnte, ist, ja. Es ist alles solide. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn du mit deiner Frau schläfst, schläfst du mit deiner Frau noch? Ja, klar. Ja gut. Wir kennen ja alles. Stimmt, na klar, ist nicht so. Wir kennen alles. Denkst du dann schon mal heimlich an deine alte Freundin? Ja, auch. Das passiert. Es ist ziemlich tricky eigentlich, diese ganze Story, ja. Glaubst du, dass es ihr auch so geht, deiner Freundin? Ist die auch so verliebt in dich, so wie du in sie? Ich glaube, es ist immer jemand, wenn zwei sich kennenlernen mögen, dass der eine vielleicht immer ein bisschen mehr investiert als der andere. Und ich glaube eigentlich im Moment, dass ich etwas mehr investiere, stimmt schon. Mhm. Ich bin etwas mehr gefangen in der ganzen Geschichte, denke ich. Ja. Zwei Jahre ist ja schon eine ganz schön lange Zeit, wenn man das so irgendwie nebenher laufen lässt. Mhm. Wie soll das weitergehen? Ihr sprecht doch sicher darüber, welche Perspektive ihr seht oder habt. Ja, das ist schwierig. Im Grunde sprechen wir da gar nicht drüber. Wir lassen das laufen, so wie es läuft. Mhm. Und es ist eigentlich ohne Plan und ohne Zukunft, sag ich. Also ohne Plan und ohne Konzept. Was ist dein Traum? Ich weiß es nicht. Gibt es keine Sehnsucht? Das ist es. Natürlich, Sehnsucht laufend. Laufend um... Sehnsucht nach ihr und Sehnsucht mit ihr zu leben. Sehnsucht nach einem ganz anderen Leben? Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn es so wäre. Andererseits bin ich ja auch zufrieden mit dem, was ich gerade erlebe, ja. Ja, zufrieden? Unser Leben ist schön, es ist solide, es ist alles gut. Ja, das könnte auch... langweilig sein, wie du es gerade beschrieben hast. Ist es eigentlich nicht. Ist es nicht? Ist es eigentlich nicht. Wir machen viel Urlaub, wir haben viel Spaß, es ist schön, ja. Mhm. Okay. Aber irgendetwas reizt mich halt an dieser neuen Situation und ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Mhm. Also langweilig meinte ich jetzt nicht im Sinne, dass ihr nichts Schönes unternehmt miteinander, aber langweilig vielleicht, 11 Jahre ist eine lange Zeit, wenn man mit jemandem zusammen ist. Da 19 ist, Jahre zusammen, ne? Ach, 19 Jahre sogar, 19 Jahre. Hat sich schon vieles so eingeschliffen und na klar. Da ist das andere natürlich viel prickelnder. Das ist es wahrscheinlich, ich weiß es auch nicht. Es ist halt so. Schwierige Lage, finde ich. Der Alltag läuft, ja, es ist alles gut. Mhm. Wenn wir woanders sind, wir werden auch immer so wahrgenommen als Paar, was turtelt und keiner glaubt uns, dass wir schon so lange zusammen sind, ja. Mhm. Weil das alles immer so frisch wirkt bei uns. Mhm. Was glaubst du denn, wie deine Frau die Beziehung sieht? Eure Beziehung sieht? Ähnlich wie ich. Ähnlich. Ja, denke ich schon. Mhm. Ich denke schon. Also es ist eigentlich eine zufriedene Situation insgesamt, mhm. Aber es ist eine Situation mit einer Lüge. Ja, definitiv. Wenn du dorthin fährst, lügst du deiner Frau irgendetwas vor, wohin du fährst. Ja klar, man muss sich ja ausreden einfallen lassen. Natürlich. Und du wirst wahrscheinlich, so wie ich das jetzt mitbekomme bei dir, ganz oft an die Freundin denken. Mhm. Auch wenn du mit deiner Frau zusammen bist, du hast es ja gerade sogar in intimen Situationen beschrieben. Mhm. Das ist ja auch alles Teil einer Lügenwelt. Ja, natürlich. Es ist, ja. Das ist ja auch bedrückend. Das ist ja das Problem, ja. Mhm. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf, aber andererseits ist es auch prickelnd und schön, ja. Mhm. Nur auf Dauer geht sowas nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist mir eigentlich auch alles bewusst, ja. Mhm. Das ist mir bewusst, aber es ist halt auch schön. Ja, es ist schön. Und ihr traut euch eben auch nicht offen zu reden, ihr beiden, du und deine Freundin, was nun werden soll, weil beide wahrscheinlich auch Angst haben vor der Konsequenz. Wahrscheinlich. Mag sein. Dass der eine zu dem anderen sagt, naja, okay, dann müssen wir alles aufbrechen und ein ganz neues Leben anfangen. Und da hat jeder von euch Angst vor. Ja, natürlich. Wir sind ja beide quasi in unser Leben verwebt, ja. So, und ihr wohnt auch noch zwei Flugstunden auseinander. Genau. Das kommt auch noch hinzu. Ja. Das trägt aber auch alles dazu bei, dass es so prickelnd ist, wie es ist, ja. Mhm. Man bucht einen Flug, man fährt zum Flughafen, ja. Mhm. Man fliegt, man steigt dort aus, ja. Mhm. Man trifft sich, man... Dennoch, das so sehr verständlich ich das finde, Frank, dass das Unangenehme an der Situation ist letztendlich die Rolle des Lügens gegenüber deiner Frau. Ja, natürlich. Ja. Vor allen Dingen, wenn du auch noch sagst, das ist eigentlich eine gute Beziehung und wir verstehen uns gut und wir streiten nicht und das ist alles für so eine lange Zeit durchaus in Ordnung, kann man eigentlich so ein Lebenskonzept nicht haben. Nein, nicht eigentlich. Man kann so ein Lebenskonzept nicht auf Dauer führen, finde ich. Nicht weiterführen, natürlich. Nein, kann man nicht. Finde ich nicht. Ich finde einmal aus Fairness dem Partner gegenüber, den du ja da respektierst und hast viel mit deiner Frau schon erlebt, aber auch der eigene Selbstachtung wegen. Ja, guter Gedanke eigentlich, stimmt. Denn ich glaube, so insgeheim kommst du dir auch schäbig vor. Ja, auf jeden Fall. Und das ist nicht gut. Das ist gut, wenn man das Gefühl hat, man macht das richtig im Leben. Man wiegt immer ab, ja, zwischen dem, was man erleben kann und dem, was man hat, ja. Mhm. Wie sagt man das, Gras auf der anderen Seite, ja? So, sprich doch mal mit deiner Freundin mal Tacheles. Sprich mit ihr darüber, wie es weitergehen soll. Sag ihr, dass du das ganz toll alles findest, aber dass du eigentlich in der Situation, in der du bist, so nicht weiterleben möchtest. Wenn das so einfach wäre. Sprichst doch mal, legst mal einfach auf den Tisch, mal sehen, wie sie reagiert. Vielleicht entsteht da irgendetwas, dass dadurch eine Entscheidung kommt. Ich möchte nur an dich appellieren, dass du das nicht mehr lange so führst. Stell dir mal vor, sowas würde deine Frau mit dir schon seit 2 Jahren machen, mit ihrem Ex-Lover von vor 20 Jahren. Ja, ist mir alles bewusst. Ich habe das auch schon... Furchtbar. Ich habe das auch schon 1000 Mal durchgedacht. Mhm. Und es ist schwierig. Ich glaube, so kann man sich das immer am besten vor Augen führen, wenn man selbst so behandelt würde. Ja, das stimmt. Wie mies man sich fühlen würde, wenn das dann rauskommt. Mhm. Und die Gefahr, dass es irgendwie rauskommt, die ist immer da. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Die ist immer da. Ja. Bei jedem Trip, bei, keine Ahnung, SMS, ja. Bei allem. Natürlich, ja. Frank, du musst Klarheit in dein Leben bringen, finde ich. Wie du es machst jetzt und wann es machst, das ist natürlich jetzt dein Ding und deine Entscheidung, aber du musst eine Klarheit finden. Wahrscheinlich. Das finde ich, ja. Das ist der beste Weg, aber es ist halt schwierig, ne? Ja, leicht ist das nicht. Leicht ist das nicht, ja. auf keinen Fall. Ja. Für die eine und die andere Seite. Der verliebte Frank. Wohlverliebt, ich weiß es ja gar nicht so genau. Bitte? Der wohlverliebte. Ja, doch, der ist verliebt, das höre ich aber sehr. Meinst du? Ja, sehr. Ja. Wenn du das hörst. Frank, ich wünsche eine richtige und baldige richtige Entscheidung für dich. Ob es eine richtige gibt, ich weiß es nicht. Ja, ich hoffe schon. Doch. Ich hoffe schon. Alles Gute. Viel Glück. Alles klar. Ciao, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, freie Themennacht heute. Und jetzt bin ich verbunden mit der Patricia. Die ist 37. Guten Morgen, Patricia. Ja. Patricia. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Ich bin was aufgeregt. Um was geht's denn? Sag mal ein Stichwort. Ja, und zwar geht es um meinen Vater. Der ist pädophil. Mhm. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 65. Und woher weißt du, dass dein Vater pädophil ist? Das war letztes Jahr. War meine Nichte hier bei mir zu Besuch und meiner Tochter. Und wir saßen abends auf der Couch, hatten was gesprochen und dann sagte sie mir auf einmal, hör mal, darf ich dir was anvertrauen, das darfst du aber keinen erzählen. Dann habe ich gesagt, klar, kannst du mir alles erzählen, hast einen Freund, ich habe das dann so ins Lächerliche gezogen. Ja. Und nein, sagte sie, es geht um den Opa. Wie alt ist denn die Nichte? Die ist 13. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, was war denn? Und dann sagte sie, ja, der Opa hat mich angefasst. Mhm. Der hat dich angefasst. Irgendwie, wo er es nicht soll, unanständig. Und dann sagt sie, ja, der ist mir an die Brust gegangen und hat mit mir so Zeitschriften angeguckt, so Porno-Zeitschriften. Mhm. Und hat dann gesagt, guck mal, das ist schön, das würde ich auch gerne mit dir machen. Und hat mit ihr Pornofilme geguckt und sie sollte ihn dann dabei befriedigen und all solche Sachen. Es ist aber jetzt nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen. Aber sie hat ihn befriedigt? Sie sollte ihn befriedigen. Sie hat dann zwar immer gesagt, nee, ich will das nicht. Und dann ist er wohl, das war auch abends immer spät. Also sie ist also, mein Vater hat sie immer mittags von der Schule abgeholt und sie sollte dann mittags da bleiben, weil die Eltern beide berufstätig sind. Mhm. Und meine Schwägerin hat sie dann abends zwischen 12 und 1 Uhr immer abgeholt, hatte sie Feierabend. Und an dem Abend, wo das dann da stattfinden sollte, dass sie da ihn da irgendwie ist er dann eingeschlafen vom Fernseher und dieser Film lief dann da noch und meine Schwägerin hat dann geklingelt und sie hat dann ganz schnell vor lauter Panik dann den Fernseher ausgemacht, hat also ihre Mutter sich eigentlich nie irgendwie geöffnet oder was gesagt. Also sie hat sich dir zum ersten Mal anvertraut? Nein, das erste Mal meiner Tochter. Ach so, deine Tochter ist wie alt? Meine Tochter ist jetzt auch 13. Mhm. Und dann hatte ich natürlich sofort Panik, ne, weil meine Tochter ja auch sich des Öfteren aufgehalten hat und mein Sohn auch. Mhm. Und dann hatte ich erstmal gefragt, seit wann weißt du das? Und dann meinte sie, Mama, die hat mir das schon letztes Jahr gesagt. Mhm. Ist das denn einmal nur vorgekommen? Es ist wohl immer so vorgekommen, dass wenn sie von der Schule dann mal kam, dass er immer wieder mal versucht hat, dann sie anzutätscheln. Meine Mutter aber dann auch des Öfteren auch zu Hause war und er dann immer mit so blöden Sprüchen kam von wegen, ja, guck mal, die Nachbarin, die hat da tolle große Busen, das hast du bestimmt auch mal und immer du, diese... Du hast dergleichen von deinem Vater nie gedacht oder geahnt? Nein. Früher? Das ist ja ein super Schock, wenn man das von seinem eigenen Vater hört. Wie hast du dich, nachdem du dem das Kind das erzählt hat, wie hast du dich verhalten? Ja, ich habe erstmal ruhig da gesessen, weil sie mir zu mir auch gesagt hat, bitte Patricia, sag das keinem. Mhm. Und dann bin ich erstmal in mich gegangen und habe gesagt, Melissa, ich kann das nicht für mich behalten. Mhm. Das geht nicht, das kann ich nicht für mich behalten. Mhm. Ich muss mit einem darüber sprechen, weil ich... Hast du denn mit jemandem gesprochen? Ja, ich habe als allererstes, weil ich dachte, wenn ich jetzt meinen Bruder anrufe, ich wusste jetzt auch nicht, wie er reagiert, habe ich meine Mutter angerufen, weil meine Mutter eigentlich immer der Mensch war, der die Familie zusammengehalten hat, immer ein offenes Ohr, immer eigentlich eine gute Freundin als Mutter, ne? Mhm. Ja, und habe sie dann am nächsten Tag angerufen. Mhm. Was ja auch ein Megaschock dann für deine Mutter wahrscheinlich war. Ja, vor allem, sie hat aber nicht so reagiert, wie ich es eigentlich mir erhofft habe. Sondern, wie hat sie reagiert? Sie hat also das alles abgestritten, hat gesagt, das würde nicht stimmen, das hat er niemals gemacht und das hat die sich doch alles aus den Rippen gezogen, das ist doch gelogen und sie war wahrscheinlich erstmal so vom Kopf geschlagen. Ja, eine Abwehrreaktion vielleicht. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, warum sollte ein Kind sowas erfinden? Welche Vorteile hätte sie denn daraus? Ne? So, die Mutter, deine Mutter ist informiert worden. Wer weiß es bis heute noch? Also nachdem ich mit meiner Mutter gesprochen habe, wollte meine Mutter natürlich meinen Bruder anrufen, wo ich gesagt habe, möchte ich nicht, ich möchte mit ihm selber darüber sprechen. Also dem Vater der Betroffenen, genau. Des betroffenen Kindes, ja? Hm. Ja, genau. Und habe dann meinen Bruder angerufen. Und der war natürlich total baff, hat auch nicht viel gesagt und gesagt, ich komme vorbei, dann können wir reden. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist, das habe ich aber dann auch erst erfahren, wo er da war. Der saß dann bei mir in der Küche, total aufgelöst, klar, selbstverständlich, ne? Mhm. Und weinte dann und sagte, warum meine Tochter und das Schwein. Und der hat das bei mir auch gemacht. Der hat das bei ihm auch gemacht? Ja, und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wie bitte? Und dann sagt er, ja, der Papa hat mich als Junge missbraucht. Aber wieso lässt dann er seine Tochter zu diesem Vater? Das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob er das, er hat ja auch nie, er hat ja mit mir über alles gesprochen, nie darüber gesprochen. Er hat, also im Gegenteil, er hat ja immer gebettelt um die Liebe von meinem Vater. Mein Vater war immer sehr brutal zu meinem Bruder. Mhm. Immer. Also der hat ja mehr Prügel bekommen wie Liebe von meinem Vater. Ne? Und mein Bruder immer darum gekämpft, dass er mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt, die er natürlich nie bekommen hat, wenn dann nur negative. So, jetzt ist diese Wahrheit auch noch ans Licht gekommen. Ja. Sonst weiß es niemand im Moment, oder gibt es noch jemanden? Doch, also wir haben dann nachher, meine Schwägerin war zu diesem Zeitpunkt im Urlaub. Die ist auch informiert worden? Die ist informiert worden, war aber natürlich... Wahrscheinlich auch völlig schockiert. War total schockiert. So, ist irgendjemand jetzt an den Vater rangegangen? Wir sind zu meiner Mutter zusammen, mein Bruder und ich, zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Mein Vater war nicht da. Meine Mutter ist an ihn herangetreten, hat ihn zur Rede gestellt, hat natürlich alles abgestritten, das würde nicht stimmen, das wäre gelogen und wie sie solche Lügengeschichten erzählen könnte. Und wo wir dann zu meinen Eltern gefahren sind, war mein Vater beim Arzt und dann sagte meine Mutter, ich rufe den jetzt an, dann soll er hinkommen, damit wir ein Gespräch führen können. Ne? Aber da war dann eure Mutter schon eher auf eurer Seite? Da war sie immer noch so der Meinung, das kann nicht sein. Ja. Und nachdem aber mein Bruder dann ihr gesagt hat, dass er ihn missbraucht hat. So, da war sie dann... Dann war sie, er war total aufgelöst geweint, warum er das nicht früher gesagt hätte, warum er nicht zu ihr gekommen ist. Und gab es denn dann eine Gegenüberstellung, ihr und der Vater, also ihr beiden? Oder? Nein. Nein, bis heute nicht? Nein, er hat, nachdem wir ihn angerufen haben, ist nie zum Gespräch gekommen. Er war beim Arzt und meinte, nein, er könnte jetzt nicht hier weg, er würde im Wartezimmer sitzen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn da ja an der Sache nichts dran gewesen wäre, Domian, dann wäre er gekommen. Wie lange liegt das jetzt zurück, diese Geschichte mit dem Wartezimmer? Das war jetzt im letzten Jahr. Also liegt schon wieder eine ganze Weile. Ja, es sind schon ein paar Monate, war so kurz vor Weihnachten. Ich bin entsetzt darüber, was du erzählst. Ja. Und wäre an deiner Stelle natürlich auch zutiefst geschockt, wenn man das von dem eigenen Vater hört. Ja, ganz schlimm. Und dann auch noch die Geschichte mit deinem Bruder. Gibt es eine Überlegung in der Familie, den Vater anzuzeigen? Also es war ja jetzt, nachdem, wo ich jetzt mit deinem Kollegen ja eben gesprochen habe, war ja jetzt eine ganze Zeit lang so die Rede, dass meine Schwägerin meine Nichte schützen wollte und diese Anzeige nicht machen wollte, weil sie Angst hat, dass das halt alles öffentlich wird. Und wir auch in einem kleinen Dorf wohnen und da kennt jeder jeden. Weißt du, Patricia, ich sag's jetzt mal, dann soll es öffentlich werden, er hat es nicht anders verdient. Hab ich auch gesagt. Er hat die Schande über sich und sein Leben gebracht, dann muss er es auch ausbaden. Jetzt. Ja, das war also auch für mich kam gar nichts anderes in Frage, weil ich selber auch Kinder habe. Natürlich. Meine Angst natürlich direkt da war, hat er meine Tochter angefasst oder hat er meinen Sohn angefasst, weil mein Sohn sich auch sehr verhalten ihm gegenüber immer, ne? Sehr zurückhaltend, ängstlich, ihn noch nie begrüßt hat und... Aber da war nichts, glaubst du? Da war nichts. Also bei meiner Tochter muss ich sagen, die ist also sehr rabiat und meine Nichte ist also sehr zurückhaltendes Mädchen. Du konntest also wirklich sagen, du setzt dich jetzt dahin und du hältst deinen Mund. Und bei dir hat er es auch nie versucht früher? Nein. Also ich habe immer, du wirst nicht glauben, du, mir sind so viele Sachen durch den Kopf gegangen. Das glaube ich, man geht das ganze Leben wahrscheinlich durch. Ja. Welche Situationen gab es, wie hat er sich da verhalten? Was deutete? Hat er dich doch vielleicht mal angefahren? Genau, genau. War da was? Ist da irgendwie was gewesen, was man verdrängt, ne? Und irgendwie. Ich finde eine Anzeige insofern richtig, einmal, dass er die verdiente Strafe bekommt, richtig, und zum anderen, dass auch vielleicht andere Kinder, man weiß ja nicht, was er macht, geschützt werden. Genau, Ich weiß, das ist eine Katastrophe für die Familie, es ist natürlich auch eine Katastrophe für deine Mutter. Ja, es ist natürlich aber wir können mit erhobenem Kopf über die Straßen laufen. Genau. Ihr könnt mit erhobenem Kopf laufen und vor allen Dingen, wenn ihr jetzt was ins Rollen bringt, könnt ihr wirklich mit erhobenem Kopf gehen. Wenn ihr es nicht macht, könnte ich mir gut vorstellen, dass ihr irgendwann in vielen Jahren euch sagt, hätten wir es mal doch mal gemacht. Warum haben wir den laufen lassen? Eben. Ich habe, wie gesagt, dann noch meine Schwägerin ist also nur auf der Arbeit nochmal mit ihr gesprochen und weil sie mir auch immer und immer wieder, weil sie hat ja nur meinen Bruder und mich, wo sie ja auch mit drüber sprechen kann. Sie kann nicht mit ihrem Bruder drüber sprechen, sie kann nicht mit ihrer besten Freundin drüber sprechen. Selbst ich habe noch nicht mal mit meiner Freundin darüber gesprochen. Ich habe zwar meinen Mann jetzt oder meinen Bruder oder Schwägerin, wo ich mich da mit unterhalten kann, darüber sprechen kann. Und sie war jetzt die ganze Zeit so, dass sie also wirklich nicht schlafen konnte. Sie hat sich nicht mehr in die Stadt getraut, weil sie Angst hatte, ihm immer im Weg zu laufen. Also, und sie hat gesagt, du musst den anzeigen. Ja. Und dann hat sie, mittlerweile ist sie auf dem Standpunkt, dass sie sagt, dass sie es machen wird. Weil also, sonst findet sie auch keine Ruhe. Ne? Ich möchte das auch bekräftigen. Ich bin auch der Auffassung, dass man das tun sollte. Ja. Ich möchte dir gerne noch vorschlagen, dass du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Ja. Und zwar im Hinblick darauf, vielleicht kann sie dir noch ein paar Tipps geben, die du weiterreichst dann an deinen Bruder, wie man mit dem Kind umgehen soll und was man da noch berücksichtigen sollte, wenn das jetzt in die Gänge kommt. Ja. Ja, wollen wir das so machen, Patricia? Ja, gerne. Magdalena heißt meine Psychologin heute Nacht, die ruft dich jetzt gleich an, ich bitte dich aufzulegen. Mhm. Und ich finde, ich unterstreiche es nochmal, ich finde auch die Anzeige unbedingt notwendig und richtig für euch und für die Familie. Auf jeden Fall, ja. Alles Gute wünsche ich dir und wir melden uns gleich. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und es geht weiter mit dem Johannes und der ist 50. Guten Morgen. Ja. Ja. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen, Domian. Ja, guten Morgen. Um was geht's? Ich wollte eigentlich schon mal, oder ich hatte am Mittwoch angerufen und da ging es ja um Selbstzerstörung. Genau. Und finde ich schön, dass ich heute nochmal angerufen wurde. Und ich wollte eigentlich nur mal dazu erzählen, dass ich seit 32 Jahren Kokain- und Alkoholsüchtig bin. Seit letztes Jahr November clean bin und dir mal meinen Werdegang kurz erzählen und wie schön es sein kann, dass man jetzt so seit 5 Monaten clean ist und wie schön das Leben eigentlich ist. Ich halte mal eben nochmal fest, Johannes, du warst 32 Jahre Kokain- und Alkoholabhängig. Jawohl. Das ist ja unfassbar. Wie viel Kokain hast du in deinen Hochzeiten konsumiert am Tag? Zwischen 5 und 10 Gramm. Aber doch nicht jeden Tag. Doch, ich habe gebased auch die ersten Jahre. Was hast du? Und das geraucht, das Kokain. Ja. Und da braucht man ja doch ein wenig mehr, als wenn man das nur durch die Nase nimmt. Und das muss doch Unmengen Kohle gekostet haben. Ja, ich habe mit circa 20 Jahren 1,5 Millionen D-Mark geerbt. Aha, 1,5 Millionen. Mit 20 Jahren, das ist ja eine tolle Sache. Mit 20 Jahren. War mit 20 Jahren schon selbstständig als Gastronom. Mein Vater ist früh gestorben, ich habe den elterlichen Betrieb übernommen, mit 18 Jahren schon. Ja, und ich habe dann eben mit 20 nochmal ganz stark geerbt. Meine Großmutter ist gestorben. Und dann hat es einfach in meinem Kopf irgendwie Klick gemacht und ich hatte die falschen Freunde zum falschen Zeitpunkt. Ja, und dann ging es richtig rund. Ach, das hat angefangen durch dieses Millionenerbe? Sagen wir mal so, ich hatte schon mal mit Kokain zu tun gehabt, aber sag ich mal, das war relativ belanglos. Ich wusste zwar, wie gut das war, hatte aber auch nicht dementsprechend das Geld dazu. Ja. Und als ich dann durch die Erbschaft, hat es dann richtig losgelegt. Wie viel Geld von diesen 1,5 Millionen, das ist ja eine ungeheure Summe, wie viel Geld hast du da für Kokain ausgegeben? Also ich würde sagen, fast alles. Ich habe mir in der Zeit nicht ein neues Auto gekauft. Ich habe mir keine Wohnung oder eine Eigentumswohnung gekauft. Ich habe einfach nur davon gelebt. Natürlich habe ich auch ein bisschen gefeiert, aber das Hauptgeld ist fürs Kokain. Kann man fast sagen, also jetzt nicht gänzlich, aber fast 1,5 Millionen D-Mark durch die Nase gezogen. Jawohl. Oder geraucht dann halt. Wie auch immer. Ja. Der eine Punkt ist das Geld, weil Kokain ja sehr teuer ist. Der andere Punkt ist, der mir jetzt sofort in den Kopf kommt, 32 Jahre und Alkohol. Mit welchen gesundheitlichen Schäden bist du jetzt belastet dadurch? Ja, also der liebe Gott hat es wirklich gut mit mir gemeint. Ich habe nur eine leichte Diabetes. Hab ein Übergewicht, ich wiege 140 Kilo bei 1,75 Meter Größe, was ja auch nicht normal ist beim Kokain. Ja. Aber der sagt, man isst nicht, aber ist bei mir nicht der Fall gewesen. Und ich habe nur ein leichtes Schlafapnoe. Meine Blutwerte sind in Ordnung. Natürlich sind die Schleimhäute kaputt, aber ich bin im Großen und Ganzen relativ gesund. Am Anfang hast du das Kokain geraucht. Daraus schließe ich, dass du es hinterher dann geschnupft hast. Ja, natürlich. Und auch in diesen ungeheuren Mengen pro Tag? Die erste Zeit ja, aber wo dann das Geld natürlich auch irgendwann weniger wurde, wurde es auch mit dem Kokain weniger. Also ich hörte dann auf zu besen und habe dann nur noch geschnupft, aber das waren auch immer zwischen 2 und 5 Gramm am Tag. Weil ich habe, wie gesagt, ich war ja selbstständig als Gastronom, habe da relativ gut verdient. Das heißt, du hast während dieser Sucht, während dieser Abhängigkeit, hast du weiter dein Geschäft geführt? Auf jeden Fall. Natürlich, ich habe immer gearbeitet. Das ging auch. Die Kraft und die Konzentration war da? das war ja das Schlimme. Die Kraft und die Konzentration war da und heute merke ich, wie aufwendig das war, um das überhaupt alles, das überhaupt alles hinzukriegen. Das war für mich ein täglicher Kampf, morgens aufzustehen, die Arbeit zu machen, nachts zu arbeiten, währenddessen zu koksen, währenddessen Koks besorgen, Geld besorgen dafür, viel Geld zu verdienen, dadurch auch viel zu arbeiten. Sehr anstrengendes Leben. Ein sehr anstrengendes Leben. Hast, wann, wann hast du dann jeweils mit der ersten Line angefangen? Schon am, zum Frühstück schon? Eigentlich morgens zum Frühstück, ja. Eigentlich morgens zum Frühstück. Ich sag mal, meinen Betrieb habe ich um 15 Uhr geöffnet und ich sag mal, so um 13 Uhr habe ich meine erste Bahn genommen, um dann in Gang zu kommen, um eben meine Arbeit auch zu machen. Wie, wie stark war denn dazu dann auch noch die Alkoholabhängigkeit? Die Alkoholabhängigkeit war also sehr stark. Ich habe eigentlich nur zwei Getränke getrunken, und zwar Fernet und Sambuca. Und es war eigentlich täglich eine Flasche. Ah. Bis zu meinem 35. Lebensjahr. Und an meinem 35. Lebensjahr habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Ach so. Von einem auf den anderen Tag eigentlich, kann man bald sagen. Ich weiß nicht warum. Das heißt, dann blieb nur noch, in dicken Anführungszeichen, die Kokainsucht übrig. Die Kokainsucht und ein bisschen Cannabis, um abends runterzukommen. Verstehe. Um schlafen zu können. Um schlafen zu können, ganz genau. Und ich habe dann, sage ich mal, das ganz große Glück gehabt, irgendwie letztes Jahr im Juli, ich muss dazu sagen, bis zu meinem 40. Lebensjahr war ich selbstständig. Und dann hat das alles nicht mehr geklappt. Also durch das Kokain bin ich pleite gegangen auch. Also ich hatte kein Geld mehr. Dann hat die Arbeit darunter auch gelitten. Und irgendwann ist der Laden pleite gegangen. Ich konnte eine Privatinsolvenz machen. Die bin ich eingegangen. Zu meinem 47. Lebensjahr ist die Privatinsolvenz dann ausgelaufen. Wie hast du denn und während dieser Zeit, während du privatinsolvent warst, wie hast du denn da die Kokainsucht finanziert? Tja, das ist jetzt eigentlich, das normal könnte man durch das am Telefon gar nicht sagen, aber ich habe 3-4 Jobs gehabt, die ich so nebenbei gemacht habe. Nur für, um die Sucht zu finanzieren? Nachts in Diskotheken gearbeitet, ich bin Koch vom Beruf, nachts in Diskotheken gearbeitet, habe meinen ganz normalen Job als Küchenleiter gehabt, habe dann an meinen freien Tagen noch als Koch gearbeitet und habe noch eine zweite Schicht übernommen, da ich nur bis 18 Uhr immer arbeiten musste in meiner vollen Schicht, habe ich dann noch mal im Restaurant irgendwo oder in einigen Restaurants immer noch mal bis 22 Uhr abends gearbeitet. Wie kam es dann, Johannes, dass das im letzten Jahr November Schluss war? Ja, also im Juli letzten Jahres habe ich eine doppelte Lungenentzündung bekommen. Und ich habe daraufhin 2 Monate nur im Bett gelegen und war körperlich völlig am Ende. Konnte dadurch natürlich nicht mehr arbeiten. Bin gekündigt worden, habe dann Arbeitslosengeld bekommen. Arbeitslosengeld knappe 1500 Euro. Das hieß dann, am 1. habe ich mir für 1200 Euro Kokain gekauft, 300 Euro die Miete bezahlt und habe dann diese 1200 Euro in 2-3 Tagen weggemacht. Das habe ich 3 Monate lang hintereinander gemacht. Und dann irgendwann ging es mir so schlecht, dass ich gesagt habe, so, jetzt gehst du den Weg in die Entgiftung. Du musst was tun. Du bist ja in eine Klinik gegangen. Ja, dann hat es bei mir Klick gemacht. Irgendwie hat es Klick gemacht. Ich habe den Koffer genommen, bin in die Entgiftung gegangen, was auch nicht ganz so einfach war. Ich komme aus Gelsenkirchen und die Entgiftung hier, das sind nur 20 Plätze, da hätte man lange warten müssen. Ja. Dann habe ich einfach, bin ich ins Krankenhaus gegangen, wo diese Entgiftungen stattfinden und habe dann gesagt... Wie läuft diese Entgiftung? Wie schwer ist das für einen Menschen, der so lange kokainabhängig war? Ja, das ist schwer zu erklären. Also dadurch, dass es mir so schlecht ging, habe ich einen unheimlichen Willen aufgebaut, nie mehr in meinem Leben Kokain zu nehmen. Nie mehr. Es hat mich so geschafft, das hat mich wirklich so geschafft, das Zeug. Und ich bin jetzt seit 5 Monaten clean und ich kann dir nur sagen, mir geht es so gut seitdem. Ja. Natürlich habe ich Drucksucht ohne Ende nachts und wie lange, Johannes, Wie lange hat es gedauert, während die Entgiftung dann begonnen hat, bis du so durch die schlimmste Phase durch warst? Wie viele Wochen oder Tage hat das gedauert? Das hat eigentlich nur ein paar Tage gedauert. Ah ja, Ich bin in die Entgiftung gekommen und habe gesehen, wie viele Menschen es gibt, denen es noch viel, viel schlechter geht als mir. Mhm. Obwohl ich 32 Jahre Kokain zu mir genommen habe. Mhm. Aber ich habe Leute gesehen, die eben Heroin zu sich genommen haben, die tablettensüchtig sind, Crystal Meth und was nicht alles. Und habe mir gedacht, meine Güte, wenn du da auch noch mal enden solltest, dann kann ich mir gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann bin ich nach 10 Tagen, hat man mich wieder weggeschickt und hat gesagt, das hat keinen Sinn, mich jetzt zu entgiften, da es bis zur Therapie doch eine gewisse Zeit dauert und die nicht vor Februar gemacht werden kann. Und jetzt bist du in der Therapie? Ich bin jetzt wieder zurück seit 2 Wochen. Ja. Wie zurück? Aus der Therapie oder was? Aus der Klinik. Achso, du warst ja noch mal in der Klinik. Achso, verstehe. Mhm. Ja. Bin und dann am 6. Februar in einer Klinik gekommen, in Bad Neuenahr. Ja. Und die darauf spezialisiert ist, eben Alkohol, Kokain und tablettensüchtige Menschen zu helfen. Also Johannes, und da muss ich wirklich meinen Hut ziehen und dir sagen, nach 32 Jahren ist das wirklich eine tolle Leistung. Und ich erahne, dass du sagst, mir geht's jetzt so gut. Wahrscheinlich so gut wie in den letzten 32 Jahren kein einziges Mal. Du musst das so sehen, ich war noch nie nicht drauf und konnte denken, mittlerweile kann ich denken, ohne drauf zu sein. Wahnsinn. Warst du mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und ich wollte den Leuten nur mal sagen, sollen den Kopf nicht hängen lassen und sollen hoffen, dass es irgendwie Klick macht und sollen alles dran geben, alles dran tun, frisch im Kopf zu sein. Da kann man sein Leben auch erleben. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben auch funktioniert, wenn man schon Jahrzehnte in einer Sucht drin hängt. Selbst dann kann es funktionieren, wenn man den Willen hat. Das sage ich ja immer. Wenn man den Willen hat. Wenn man den Willen hat. Johannes, ich danke dir, dass du uns das erzählt hast und dass du sicher für den einen oder anderen, der noch jetzt in einer Sucht hängt, vielleicht auch eine große Motivation bist. Gut, dass du angerufen hast. Und ich danke dir und auch. Wünsche dir wirklich von Herzen, dass es weiter so gut bergauf geht und du wirst aber jetzt das neue Leben zu schätzen wissen und ich habe keine Sorge, dass du rückfällig wirst. Nein, ich habe die auch nicht. Sehr gut, so muss es sein. Johannes, alles Gute von Herzen. Tschüss, ciao. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir als nächstes die Amelie. Amelie ist 17. Guten Morgen, Amelie. Hallo Amelie. Ja, Amelie. Kannst du mich hören? Ja. Ja, jetzt ja. Ich habe die ganze Zeit nichts gehört. Aber jetzt ich ist es gut. Wie das kommt. Das weiß ich auch nicht. Amelie, weswegen hast du angerufen? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich vorstellen muss. Also ich bin Amelie, ich bin 17. Ja. Also ich will jetzt nicht sagen, wo ich herkomme, weil das soll ja so ein bisschen privat sein. Genau. Also ich rufe eigentlich an wegen meinem Freund. Also wir sind seit ungefähr 3,5 Monaten zusammen. Er heißt Julius. Keine Ahnung, ich habe mich halt voll in ihn verliebt und so. Und ja, ich hatte halt noch nicht mein erstes Mal und wollte das eigentlich mit ihm erleben. Aber ich habe das Gefühl, dass er mich so ein bisschen zum Sex halt drängt. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor, dass er mich dann verarscht. Und weil er mich jetzt halt so ein bisschen unter Druck gesetzt hat. Und ich verstehe. Wie drängt er dich denn und wie setzt er dich unter Druck? Ja, wie soll ich das sagen? Also am Anfang war es halt klar, so mit Knuddeln und Küssen, das ist ja alles ganz gut so und Streicheln halten und dann hieß es dann ja irgendwann, dass ich ihm dann einblasen sollte und das wollte ich zum Beispiel nicht, weil ich finde das irgendwie total, weiß nicht, eklig oder ich habe da halt noch Angst vor, weil ich sowas halt noch nie gemacht habe und dann hieß es dann irgendwann ja, dass ja, er könnte das wohl kaum noch erwarten und ja, das soll jetzt langsam mal nach 3 Monaten geschehen, weil sonst, dass er sich dann vielleicht wen anders sucht oder so. Ach, das hat er so gesagt, so klar schon. Ja. Drohend jetzt, fast schon. Ja, nicht drohend, er hat es halt so angedeutet, so nach dem Motto, dass er schon davon genervt ist, dass ich halt noch ein bisschen Zeit brauche und ich habe da auch schon mit meinen Freundinnen drüber geredet und die meinten halt, ich soll das sein lassen mit dem, aber ich bin halt ziemlich in ihn verliebt. Also. Wie alt ist denn Julius? Der ist jetzt 18. Und der hat schon gewisse Erfahrungen wahrscheinlich gemacht. Ja, der hatte halt schon mehrere Freundinnen und das ist jetzt halt mein erster fester Freund. Mhm. Und deshalb möchte ich den natürlich auch nicht so verlieren. Das kann ich gut verstehen. Vor allen Dingen, wenn man auch verliebt ist, dass man dann natürlich zunächst mal bei jemandem bleibt. Aber ich will dir gleich sagen, was du mir da so erzählst, macht mich skeptisch. Und wirft auch nicht so, finde ich, so ein ganz tolles Bild auf Julius. Ja. Denn 3,5 Monate ist nur auch noch nicht so lange. Wenn ihr jetzt 1,5 Jahre schon zusammen wärt und es wäre immer noch nicht passiert, dann wäre es ja, vielleicht... Dann könnte ich das vielleicht auch verstehen. Genau. Und vor allen Dingen, weil ich noch nicht beim Frauenarzt war und ich traue mich da halt noch nicht hinzugehen wegen der Pille und so. Und dann meinte er nur mit Gummi und dann habe ich Angst, dann noch schwanger zu werden. Und das wäre dann nicht gut, weil... Warum traust du dich denn... Ja, klar, natürlich, schwanger sollst du nun wirklich nicht werden gleich. Warum traust du dich nicht zum Frauenarzt zu gehen? Ja, ich weiß nicht, weil wegen meinen Eltern, ich will nicht, dass sie das dann so mitkriegen, dass ich dann schon diese sexuellen Erfahrungen mache und so. Ja, wissen die, du bist eine junge Frau von 17 Jahren, du kannst ja allein zum Frauenarzt gehen und so, der erzählt... Das wusste ich nicht. Doch. Ich war da ja noch nie. Doch, unterliegt der Schweigepflicht, der erzählt deinen Eltern nichts und der kann dir die Sachen verschreiben und das musst du deinen Eltern nicht auf die Nase binden, wenn das Verhältnis nicht so... Ja. Ist das denn zu Hause sehr, sehr streng in Sachen Sexualität? Naja, also die achten schon darauf, oh, jetzt ist er wieder da und dann platzt Mama auf einmal ins Zimmer und so. Also da wird schon drauf geachtet irgendwie, was da geschieht und was nicht. Also die reden da auch nicht so offen drüber, über sexuelle Dinge, meine Eltern. Die sind da irgendwie ein bisschen verklemmt. Ja. Finde ich zum Beispiel auch ein bisschen dreist, wenn deine Eltern, du bist 17, und wahrscheinlich wirst du bald 18, wenn die da einfach in dein Zimmer reinplatzen, finde ich auch ein bisschen ungehörig, muss ich sagen, ein bisschen dreist. Ja, ich kann meine Tür halt nicht abschließen. Ja, ja. Also, ich rate dir jetzt erstmal Gang zum Frauenarzt. Und lass dir da mal alles so ein bisschen erklären, wie man das nimmt und worauf man da achten muss und so weiter. Das ist eine, damit bist du für dich erstmal so gut informiert und auf der sicheren Seite. Und das andere. Ich da auch, bitte? Ja. Ich dachte, muss ich mich da dann auch ausziehen und sowas? Ja. Also, weil das weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unbedingt direkt machen würde. So, klar, es war eine Frauenärztin, aber dann hätte ich da so ein bisschen. Also, wenn du dich erstmal beraten lässt, wirst du dich da nicht ausziehen müssen, weil die muss dich ja nicht untersuchen. Ach so, ja, kann ja sein, dass mit mir vielleicht was nicht stimmt, das weiß ich ja nicht. Ja, aber es deutet ja nichts darauf hin, dass du hast ja keine Schmerzen, oder es gibt ja keinen Hinweis, dass irgendwas nicht stimmen sollte. Nee. Und muss ich dann nach dem Sex dann da auch wieder hin, wenn, also ich habe nämlich Angst, dass, ich hatte ja mein erstes Anal noch nicht, und dann habe ich halt Angst davor, dass es dann zu doll wehtut und dass ich dann zum Frauenarzt gehen muss, weil dann da vielleicht irgendwas reißt oder so. Nee, in der Regel musst du das auch nicht, aber das ist eben ein gutes Thema, wenn du mit der Frauenärztin mal sprichst, da musst du dich auch nicht ausziehen, da sitzt ihr beide nebeneinander auf dem Sofa oder auf dem Stuhl und dann erklärt sie dir das mal alles richtig. Das wird für dich sehr gut sein, weil du dann einfach informierter bist. Aber ich höre schon daraus, bei euch zu Hause spricht man da aber offensichtlich überhaupt nicht drüber, ne? Nee, macht man noch nicht, das wird so ein bisschen in die Ecke geschoben, so. Ja. Und deshalb versuche ich das eigentlich im Moment noch zu vermeiden, weil wenn ich dann irgendwie schwanger werden würde, das würde das totale Chaos. Eben, mir deswegen, sag dir Amelie, deswegen geht es in erster Linie um Informationen. Du musst, je mehr du weißt, desto mehr kannst du alles regeln und führen. Mich wundert es wirklich, dass du so Fragen stellst. Muss man sich da ausziehen und muss man danach zum Frauen? Ja, ich weiß das ja nicht. Ich war da ja noch nie. Nein, aber gibt es bei euch in der Schule keinen Sexualkundeunterricht? Doch, aber da wurde das halt nicht so genau durchgenommen. Klar hat man dann gesagt, das ist hier irgendwie das eine und das andere und so kriegt man Kinder, aber dieser Gang zum Frauenarzt wurde noch nie richtig. Und sprichst du mit deinen Freundinnen nicht über sowas? Die waren doch bestimmt alle schon beim Frauenarzt in deinem Alter. Ja, aber ich weiß nicht, ich traue mich da nicht so richtig mit denen darüber zu sprechen, weil ich das... Ich komme mir da ein bisschen doof vor, wenn die anderen das schon alle gemacht haben und ich halt nicht. Ich wundere mich wirklich darüber. Und du liest doch keine Zeitung oder Internet, da kann man doch alles lesen, wie das so... Ja, also, ich weiß nicht, also darüber habe ich mich eigentlich noch nicht so irgendwie im Internet informiert. Also irgendwie habe ich mich noch gar nicht darüber schlau gemacht, weil ich mich einfach nicht irgendwie getraut habe, weil ich habe irgendwie Angst davor. Ich weiß ja nicht, was der da macht. Also Amelie, wie gesagt, also gehen wir zum Frauenarzt. Das ist ein guter Ratschlag, glaube ich. Und das Zweite ist, lass dich von deinem Freund Julius nicht drängen. Ich finde, wenn man ineinander verliebt ist, auch wenn man so jung noch ist, dann muss man aufeinander Rücksicht nehmen. Und wenn er dich wirklich gerne, sehr gerne hat, dann wird er auch das verstehen, dass du noch nicht so weit bist. Lass dich nicht unter Druck setzen, lass dich nicht drängen. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn er zu sehr drängt, dann musst du halt sagen, dann geht es halt nicht mit uns beiden. Ach So, ja, aber dann würde ich ihn ja verlieren. Und ich meine, ich finde Julia ja, süß und so. Ja, gut, aber die Gefahr besteht natürlich. Die Gefahr besteht. Dann wäre es vielleicht auch nicht der richtige Freund für dich. Ja, oder vielleicht muss ich ihm einfach zuerst einblasen, damit er dann ruhig ist und dann vielleicht, ich weiß das nicht. Nein, das ist auch nicht der Weg. So geht das nicht. Weißt du was? Ich habe noch eine Idee. Ich habe hier eine erfahrene Frau, eine Psychologin, die kann dir auch nochmal ein paar Ratschläge geben. Das ist so die Vorberatung, bevor du zur Gynäkologin gehst, okay? Ja. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, dann meldet sich gleich Magdalena bei dir. Okay. Ja, alles Gute wünsche ich dir und danke. Lass dich nicht unter Druck setzen. Tschüss. Nee, aber darf ich noch einen Wunsch ausrichten? Ein Wunsch? Ja, also ich weiß ja nicht, ob mein Freund das jetzt hört, aber wenn er das hört, dann wollte ich ihm natürlich auch ausrichten, dass ich ihn total süß finde und ihn total liebe. Der Julius. Okay, Amelie, das haben wir jetzt auch gesagt. Alles Gute wünsche ich dir. Wir melden uns gleich nochmal bei dir. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.45 Uhr. Hinweis auf unser Thema nächste Woche. Also Montag sind wir nicht da, wegen Pfingsten, also in der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir nicht da, aber wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch und Themennacht nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da haben wir das Thema Geiz und Gier und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die sehr geizig und gierig sind, klar, also die nie genug kriegen können von Geld, von irgendwelchen materiellen Dingen, von Erfolg, von Sex, was auch immer. Und gerne mit Leuten, die absolute Geizkrägen sind, die auf jeden Cent gucken, die anderen nichts gönnen, die alles, die raffgierig sind und nichts gerne abgeben. Und natürlich umgekehrt auch noch, sehr gerne möchte ich sprechen mit Leuten, die sehr eng an geizig und gierigen Menschen dran sind oder mit denen leben müssen. Also ihr könnt euch gerne per Mail anmelden, schon für die Sendung domian@wdr.de. Jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht, heute am Freitag. Und herzlich willkommen, sage ich, zu Kai. Kai ist 39. Guten Morgen, Kai. Hallo. Hallo, guten Kai. Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, grüß dich. So, um was geht's, Kai? Ja, ich wollte nur mal sagen, also ich bin alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Wie alt sind denn die beiden Kinder? 9 und 12. Mhm. Und ich bin seit 7 Jahren getrennt von meiner Ehefrau. Ja. Und also geschieden schon. Und ich wollte halt nur mal sagen, dass das irgendwie manchmal noch nicht so richtig angekommen ist in unserer Gesellschaft, dass auch Väter ihre Kinder erziehen können. Das glaube ich. Im Klischee sind es immer die Frauen. Genau. Ja. Das ist aber wirklich nur Klischee und ich wollte allen nur mal Mut machen. Also ich mache jetzt nichts. Also ich kriege von allen Seiten oftmals so Lob und so, ne, und wow, wie machst du das und so, und aber ich finde das gar nicht so ungewöhnlich, weil... Für dich ist es normal? Ja, absolut. Warum bist du eigentlich alleinerziehend? Wie, warum? Ja, warum kümmert sich die Mutter nicht? Auch um die Kinder? Ja, es gibt halt auch Frauen, die sind entsprechend vielleicht nicht so der Norm in Deutschland. So war deine Ex-Partnerin? Genau, die ist halt sehr auf sich bezogen und die macht halt ihr Ding. Ja, wann sieht ihr denn, wie oft sieht ihr denn ihre Kinder? Ja, jetzt mittlerweile, also sie hat einen neuen Partner, der hat auch Kinder. Mhm. Also sie hat schon mehrere Partner zwischenzeitlich gehabt und hat jetzt aber einen Partner, der hat auch zwei Kinder. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit ist es dann halt öfter mal, dass sie halt regelmäßigen Kontakt haben. Daraus höre ich, dass es früher nicht so regelmäßig war. Nein, ganz viele Jahre war das überhaupt nicht so. Das ist aber keine dolle Mutter. Ja. Muss ich dann so sagen. Kannst du jetzt nennen, wie du willst. Ja, klar, das ist furchtbar, wenn die Mutter sich nicht... Es ist genauso schlimm, wenn der Vater sich nicht um die Kinder kümmert. Ganz genau. Aber sowas gibt's halt in jeder Ausrichtung. Dann muss man... Zwei Kinder, 9 und 12, stelle ich mir wirklich auch... ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das anstrengend vor, viel Arbeit. Jobbst du nebenher auch noch oder schaffst du das? Nee, ich habe eine Vollzeitbeschäftigung. Eine Vollzeitbeschäftigung? Ja, ja. Was, ich arbeite bei ThyssenKrupp-Stahl in Vollkontischicht. Boah. Ich habe immer zwei früh, zwei Mittag, zwei Nacht, zwei frei. Also jetzt die letzten 7 Jahre war das so. Vollschicht. Und dann auch noch die verschiedenen Zeiten. Ja. Wie kriegt man denn das gebacken mit zwei? Also ich habe eine ganz, ganz starke Familie hinter mir. Meine Mutter, die hat... Und mein Vater, die haben in den letzten Jahren immer die Zeiten, wo ich halt nicht zu Hause war, immer sehr gut deckeln können. Mhm. Die wohnen auch in der Nähe von dir? Die wohnen ja so 20 Kilometer von mir entfernt. Na, immerhin 20 Kilometer. Das heißt, das muss man auch organisieren dann. Genau. Also das ganze Leben besteht eigentlich aus Organisation. Das glaube ich. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wir haben ja eine ganz, ganz glückliche Männer-WG. Wir verstehen uns total gut. Achso, das sind zwei Jungs, die beiden Kinder. Ja, richtig. Ja. Leon und Levi. Mhm. Und gut, die sind jetzt mit 9 und 12 kann man denen, mit dem 12-jährigen so, kann man schon viel erklären und die können auch ein bisschen selbst mal Frühstück machen oder so. Genau. Aber vor 7 Jahren, da war der eine 2. Richtig. Da war das doch noch, wie hat man das, oder wie hast du das denn da geschafft? Ja, dann machst du es einfach, ne? Naja, du sagst schon, es war alles organisieren und... Genau, du hast dann halt ein Kind in Windeln und ein Kind irgendwie, das geht gerade zur Schule. Mhm. Der kommt dann auch oft eingenässt von der Schule, weil halt die Eltern sich gerade getrennt haben. Mhm. War eine harte Zeit für den Jungen oder war auch für beide. Bei Levi ist es so, dass der Kleine, der hat bis heute keine richtige Familie kennengelernt. Nein, der kennt das ja gar nicht anders. Nein, der ist ja so reingewachsen. Ja. Das ist, ja, aber das ist, du merkst ihm heute noch richtig an. Also ich habe seitdem nie wieder eine richtig feste Partnerin gehabt. Wollte ich gerade fragen, bleibt da überhaupt noch Zeit für eine Liebe? Nein. Nee, das glaube ich. Überhaupt nicht. Das glaube ich. Weil, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, weil ich will auch gar keine Zeit dafür haben, weil ich die ganze Zeit, die ich habe, Für meine Kinder. Deine Kinder. Und wenn da ein klein bisschen Freizeit übrig bleibt, da ruhst du dich wahrscheinlich dann aus. Ja, oder ich gelaufen. Bleibt denn noch Zeit für Freunde oder mal ein Bier trinken gehen irgendwo schon. Oder mhm. Fußball oder irgendwas? Wie gesagt, also ich habe ganz, ganz tolle Eltern, mhm. Die ermöglichen mir so gut zu können alles. Leider ist mein Vater letztes Jahr an Alzheimer-Demenz erkrankt. Mhm. Mhm. Von daher bin ich jetzt auch so ein bisschen mit meinem Arbeitgeber im Clinch, weil meine Eltern das halt eben nicht mehr so deckeln können, wie das bisher gelaufen ist. Verstehe. Aber ich bin da guter Dinge. Ich habe einen tollen Arbeitgeber. Mhm. Und die Jungs sind ja, kann man ja so sagen, aus dem Gröbsten raus. Genau. Wenn ich jetzt nur Frühschicht machen kann, dann kriegen wir das schon hin irgendwie. Ne? Aber man kann auch festhalten, dass ohne deine Eltern hättest du es wahrscheinlich nicht geschafft, oder? Nein, also ohne fremde Hilfe schaffst du sowas nicht. Mhm. Du kannst nicht eine Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Das schafft keiner. Also ja. Ich glaube, ich bin wirklich kein Weichei, aber das hätte die beste Mutter nicht geschafft. Mhm. Aber Kai, trotzdem mal so, gibt es nicht doch mal so stille Momente, wenn alles erledigt ist und alles geputzt ist und eingekauft und die Jungs liegen im Bett und du sitzt vielleicht abends allein zu Hause vorm Fernseher mit einem Bier, dass dann doch mal so eine Einsamkeit hochkommt, wo du denkst, ich hätte jetzt doch gern jemanden zum Reden und zum Kuscheln oder weiß ich was. Ja, klar. Mhm. Ja, dann, also Kuscheln ist jetzt noch so, Gott sei Dank, der ist der Große nicht mehr so, ne? Also er ist ja schon 12, da wachsen die Haare an der Beine, ne? Da ist das jetzt nicht mehr so. Aber der Kleine jetzt so... Mit dem kannst du auch kuscheln. Ja, klar. Ja. Und der hat es auch echt nötig, ne? Ja. Der kommt dann auch echt oft und so. Und deswegen habe ich das wahrscheinlich auch die ganzen Jahre nie richtig vermisst. Ja, das kann wirklich sein. Das kommt in den nächsten Jahren erst wieder, kommt die Sehnsucht hoch, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Bin ich mir sogar sicher. Also irgendwann, wenn der Kleine auch Flüge wird, ne? Dass ich dann sag so, oh, jetzt sitzt ja mal schon wieder Bock irgendwie. Also, ich finde, dass die beiden Jungs, so wie ich dich kennenlerne hier, Kai, verdammt stolz auf ihren Papa sein können. Oh, danke schön. Finde ich. Ich finde es wirklich toll. Ich finde es auch berechtigt, wenn die Leute sagen, Mensch, wie schaffst du das? Und toll, dass du schaffst. Das ist auch toll, dass du das schaffst. Ich mache doch nichts anderes, als alle anderen Frauen auch machen würden. Ja, für die, wenn eine Frau alleine zieht mit 2 Kindern und Vollzeit arbeitet, ist das auch toll, finde ich. Oder? Ja. Ich finde das immer toll, wenn Menschen das alleine schaffen, Kinder großzuziehen und sich so durchzuboxen. Habe ich großen Respekt vor. Finde ich ganz, ganz toll, ganz großartig. Ja. Ja, also du hast jetzt mal ein Plädoyer gesprochen, auch für die alleinerziehenden Männer. Das ist auch richtig so, weil die gibt es ja immer noch sehr wenig. Die gibt es wenig, aber sie gibt es. Wahrscheinlich immer mehr. Der Appell war einfach so, Mensch Leute, macht euch einfach mal frei im Kopf. Genau. Die gibt es auch, das sind zwar Exoten, aber es gibt sie. Und die machen ihren Job nicht wesentlich schlechter als alle anderen. Weil wenn die es nicht machen, wer macht's denn dann? Ja. Also wenn, ne, sag ich jetzt mal. Ja, genau. Jetzt noch dazu kurz, mein großer Sohn, das ist nicht mein leibliches Kind, ne? Mhm. Und den habe ich geschenkt gekriegt, aber der 3 Wochen alt, ja. Wie geschenkt gekriegt? Von wem? Ja, von meiner Ex-Frau. Ach so, das ist ihr Kind und das Kind hat sie dann auch noch bei dir belassen, obwohl es gar nicht dein Kind ist. Ja, richtig. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Das ist ja wahr. Und aber trotzdem, also das macht irre viel Spaß. Leute, macht Kinder mehr noch und nöcher. Und ja. Also ich fühle mich sauwohl. Also, ich ziehe meinen Hut vor dir, Kai. Mach weiter so, ich finde das ganz toll und ich beglückwünsche die Jungs zu ihrem Papa. Dankeschön. Schöne Pfingsten. Ich ziehe meinen Hut vor dir für deine Sendung, die schon so viele Jahre danke, auf Karl. Dem Ticker ist. Vielen, du machst Dank. Einen astreinen Job, danke schön. Also euch schöne Pfingsten, euch dreien. Ja, danke. Tschüss. Euch auch. Ne? Ciao. Tschüss. Und jetzt geht's weiter mit, frage ich meine Regie, mit Nina. Und Nina ist 28. Hallo Nina. Hallo Domian. Hallo Nina. Und was geht's bei dir? Oh, das ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Oh, versuch sie kurz zu machen. Oder ja, sag erstmal so eine Überschrift. Eine Überschrift. Komplettes Leben, fast eigentlich nur Mist, bis auf meinen Partner jetzt. Also, ja. Das ganze Leben ist schief gelaufen quasi? Ja, es fing schon am Anfang an. Also ich würde gerne noch was zu der, ich glaube, das war die zweite am Telefon, wo es um den Missbrauch in der Familie gibt. Ich hoffe, sie gibt das weiter. Das heißt, dir ist das auch passiert? Nein, aber ich bin ein Kind, was daraus entstanden ist. Erklär mal. Mein Großvater ist mein Vater. Ach du je. Ja. Ach du je. Das weiß ich allerdings auch erst seit 2 bis 3 Jahren. Wie hast du es erfahren? Durch meinen Adoptivvater. Mhm. Mit 15 hatte ich erst erfahren, dass ich überhaupt adoptiert bin. Also ich wusste vorher nichts davon. Mhm. Weil ich, obwohl ich eine freie Adoption war, also meine Mutter hätte mich jederzeit holen können, also meine leibliche. Mhm. Und ja, irgendwann hatte ich dann natürlich auch nachgefragt, wer sie denn ist und wollte natürlich sie auch kennenlernen, hatte ich auch. Mhm. Und irgendwann wurde ich dann natürlich auch neugierig auf meine Geschwister, weil ich habe noch 2 Brüder und eine Schwester, die hatte ich dann auch kennengelernt. Aber da hast du doch sicher auch gefragt, ja, und wer ist mein Vater? Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Och. Also ich hatte erstmal Interesse an der Mutter und hatte die dann auch kennengelernt und habe auch gefragt, ob ich mal zu ihr kann und so. Hat sie gesagt, ja, nur wenn der Opa im Krankenhaus ist. War für mich damals noch nicht zur Debatte, habe ich nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und irgendwann dann habe ich mich natürlich auch nach dem Vater gefragt. Mhm. Und da war ich aber schon älter und hatte auch schon in Deutschland gelebt, weil ich bin ursprünglich aus Österreich. Mhm. Und ja, habe ich halt irgendwann, nachdem sie es mir nicht rausgerückt hat, im Fernsehen angerufen und gesagt, ich möchte nicht ins Fernsehen oder so, aber vielleicht können die mir helfen. Wo hast du denn angerufen, bei wem? In Wien einfach, ach so, beim ORF, bei beim Freien Rundfunk. Gibt es da so eine Fernsehsendung, oder die solche Fälle bearbeitet, oder wie? Nicht, dass ich wüsste. Also man kann doch nicht einfach im Fernsehen anrufen und sagen, ich will wissen, wer mein Vater ist. Ja, angerufen, also ich hatte erstmal dort hinten eine E-Mail geschrieben, einfach einen Hilferuf quasi, weil ich nicht wusste, woran ich mich wenden soll. Mhm, und ja, irgendwann hatte ich dann den Anruf von meiner Mutter gekriegt, von meiner leiblichen, ja, sie wird mir das schon sagen, allerdings bräuchte ich einen Psychologen und ich müsste jemand hinter mir haben. Mhm. So endete das Telefon erstmal. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal in Österreich bin, aber ich werde mich melden. Mhm. Hatte denn der österreichische Rundfunk Kontakt mit deiner Mutter aufgenommen, dass sie sich dann bei dir gemeldet hat? Ja, richtig. Ah. Also die hatten wohl Druck gemacht. Und fand ich auch gut, habe mich dann auch nochmal bedankt. Mhm. Ja, und dann war es halt so, dass mein Adoptivvater hinter mir saß. Ich hatte aufgelegt und hab ihm gesagt, ja, du weißt, wer es ist. Und dann hat er gesagt, ja, die haben das halt erfahren, wo ich nach Deutschland bin, die wollten mir das aber nicht sagen, weil sie nicht wissen, wie ich darauf reagiere. Ich natürlich stinkig, weil ich gesagt habe, ich bin alt genug. Mhm. Ich hätte das schon vertragen, aber dann muss es wahrscheinlich ein Schwerverbrecher, ein Drogendealer, keine Ahnung, irgendwas Schlimmes sein. Und dann hat dein Adoptivvater das erzählt? Nö, er hat erstmal gesagt, es war ein älterer Mann, was ich jetzt auch nicht wirklich schlimm fand, weil es gibt mittlerweile auch viele Mädels. Mhm. Ja, und dann hat er gesagt, er ist letztes Jahr an Krebs gestorben. Sag ich, Opa. Ach, das hast du dann kombiniert? Ja. Also, du das hast war dann mir in dem Moment klar, ich kannte keinen anderen, der an Krebs verstorben Verstehe. Und dann hat er gesagt, ja. Ja. Hm. Meine Mutter ist mir dann heulend um den Hals gefallen. Ich habe das gar nicht realisiert. Hm. Ja. Wie ist das denn für heute? Wie ist das heute für dich, wenn du dir das vorstellst, dass dein Vater dein Opa ist? Eigentlich Hass. Unverständnis. Hm. Viel. Das kann ich verstehen, Nina, das kann ich verstehen. Jetzt tut es mir sehr leid. Du hörst die Musik im Hintergrund. Unsere Sendung ist leider gleich vorbei. Das ist ein bisschen schade. Auf jeden Fall werden wir uns gleich bei dir nochmal melden. Okay. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Wünsche dir auf jeden Fall schon mal von Herzen alles Liebe und alles Gute. Und du hast ja gerade eine Andeutung gemacht, dass es dir im Moment ganz gut geht. Da bin ich ja schon mal beruhigt. Ja, diesbezüglich schon, aber es gibt halt noch so andere Baustellen. Okay, wir rufen dich gleich nochmal an, Nina. Alles Liebe, tschüss. Danke. In der Technik, Christoph Gellert. Schönes, langes Wochenende und wir sehen uns wieder in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Tschüss.